Yeah, Sony Black ist back und Hunde haben Leinenzwang. Halte diese gottverdammte Szene in nur einer Hand. Sie fragen mich, ob ich mein Streit mit diesen Nutten klär. Doch ich mach aus Beef Gold, so als ob ich Nusret wär. Du kannst gerne mal probieren, ob du mich klein kriegst. Fick dein Junkie-Label und bring Hip-Hop in die 90s. Frage, was ist deine Fotze in dem Livestream? Einfach eine Fotze in einem Livestream. Fick auf High Society, die Szene wird jetzt abrasiert. Rache wird so kalt serviert, dass dein ganzer Hals erfriert. International, fick dein Winkeladvokat. Denn ich breche das Genick von deinem Silbenakrobat. Das ist Animus im Beast Mode und Sony Bounce in Flavor. Schlafe auf der Couch ein, wache auf beim Major. Gruß an meine Hater, die Neider und die Lügner. Das ist CCN4 und aus Feinden werden Brüder. Wir sind Ronin, deutscher Rap kriegt gerade einen Herzinfarkt. Ronin, hab in dieses Album meinen Schmerz gepackt. Ronin, sie freuten sich, doch wir haben zuletzt gelacht. Ronin, sag, wer hätte das gedacht, Junge, wir sind Ronin, deutscher Rap kriegt gerade einen Herzinfarkt. Ronin, hab in dieses Album meinen Schmerz gepackt. Ronin, sie freuten sich, doch wir haben zuletzt gelacht. Ronin, sag, wer hätte das gedacht, Junge, wir sind Ronin. Die Hymne auf der Straße für die Ghetto-Kids. Spar dir deine Techno-Hits, ficke dein Reaction-Clip. Alle sind geschockt, denn diese Szene hat uns totgesagt. David gegen Goliath, Hater haben uns groß gemacht. Lass sie alle lügen, denn nur so haben diese Toys ne Chance. Peinlich, wenn die Interviews mehr Klicks haben als eure Songs. Frage, was ist eine Fotze, die mit Leuten kommt? Einfach eine Fotze, die mit Leuten kommt. Werd mich nicht vertragen, denn für mich ist das Prinzip Sache. Fans drücken die Repeat-Taste wie eine Kriegswaffe. Lauf ein mit Skimaske, Leute salutieren. Man beschützt mich nicht vor euch, sie beschützen euch vor mir. Besser, wenn ihr es kapiert, mich zu dissen ist ein Eigentor. Ohne uns ist Rap ein Haufen Scheiße wie die Hype Awards. Gruß an die, die dachten, ein Comeback wär nicht möglich. Eure Könige sind tot, lang lebe der König, wir sind Ronin, deutscher Rap kriegt gerade einen Herzinfarkt. Ronin, hab in dieses Album meinen Schmerz gepackt. Ronin, sie freuten sich, doch wir haben zuletzt gelacht. Ronin, sag, wer hätte das gedacht, Junge, wir sind Ronin, deutscher Rap kriegt gerade einen Herzinfarkt. Ronin, hab in dieses Album meinen Schmerz gepackt. Ronin, sie freuten sich, doch wir haben zuletzt gelacht. Ronin, sag, wer hätte das gedacht, Junge, wir sind Ronin.